Ganz schön eng hier vorne. So, notfalls brauche ich noch ein zweites Pult. Aber es wird gehen. So, Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Gemeinde. Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Es ist mir eine Freude, heute darüber zu sprechen. Und der Apostel Paulus tat das auch ständig. Ja, das ist, vielleicht kann man das irgendwie auch verstehen, wenn man sagt, Mensch, er ist ja auch Apostel gewesen. Muss er ja machen, ja. Also, das ist irgendwie gehört dazu, wenn man als Apostel unterwegs ist in dieser Welt und rumreist und so weiter, dann muss er ja darüber reden. Aber ich glaube, für uns ist es auch gut, dass wir immer wieder drüber reden, was machen wir hier eigentlich? Was macht ihr hier in Schneverdingen? Ja, wofür bin ich unterwegs? Was ist das Ziel? Worum geht es? Warum ist das so wichtig? Weil wir einen Autopiloten hier oben haben. Ja, vielleicht sagst du, nee, habe ich nicht. Doch, überleg mal, mit welchem Bein du aufgestanden bist. Und ich würde dir sagen, du bist wahrscheinlich die letzten 50 Jahre, wenn du schon so alt bist, immer mit diesem Bein aufgestanden. Ja, oder diese Routine morgens, was man als erstes macht, ne? Der Griff zum Handy. Also für manche ist es ja ganz klar, erstmal Instagram oder WhatsApp gucken. Andere gehen erstmal zur Kaffeemaschine. Ja, manche andere sagen sich auch, okay, ich habe hier Gottes Wort, eine Bibel. Das ist übrigens, die habe ich aus Lübeck mitgenommen. Er hat sogar noch Johannes Rau unterschrieben hier. Das ist eine richtige, besonders cool, sag ich mal. Ja, also der ehemalige Bundespräsident. Ja, also manche, wir haben so unsere Routinen. Warum haben wir unsere Routinen, wenn wir immer drüber nachdenken würden, was wir machen? Das würden wir energetisch gar nicht schaffen. Das ist viel zu anstrengend. Deswegen brauchen wir Routinen, wie Dinge funktionieren. Und dann machen wir sie einfach, ohne nachzudenken. Und Gemeinde läuft auch oft so. Wir machen Gemeinde, ohne darüber nachzudenken. Wir machen einfach bestimmte Dinge, wie wir sie dann gewohnt sind. Und es ist immer wieder gut, darüber mal miteinander ins Gespräch zu kommen und auch zu gucken, was sagt Gottes Wort? Worum geht's hier wirklich? Deswegen freue ich mich, heute darüber zu sprechen. Also, ich habe schon vorhin angekündigt, möchte gerne mich auf den Epheserbrief beziehen. Der hat einige Kapitel, wir lesen die jetzt gar nicht alle, aber gerne einfach zu Hause mal nachlesen, finde ich irgendwie ganz schön, mal so einen Brief auch ganz flächig zu lesen. Und das Interessante beim Epheserbrief ist, dass er ein sogenannter Gemeindebrief ist. Ja, der Apostel Paulus, der schreibt darüber, wie cool Gemeinde ist. Und jetzt überleg mal, wie cool findest du deine Gemeinde? Also müssen wir jetzt hier nicht austauschen, so in der großen Runde, ja, aber wie cool findest du deine Gemeinde? Und Paulus, und der hat Gemeinde so in ganz unterschiedlichen Ausprägungen vor Augen, der spricht darüber, wie cool, wie toll Gemeinde ist. Das ist seine Begeisterung spürbar. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne mit euch mal so 6 Schritte machen, ja, also fast für jeden Tag der Woche ein. Ich fange mal mit dem ersten an. Und das ist, dass wir mal darüber nachdenken, wie reich beschenkt wir sind. Tut immer gut. Mal überlegen, wie reich sind wir eigentlich beschenkt. Gestern hatten meine Frau und ich Besuch von einem älteren Ehepaar und diese Frau erzählte von dem, wie sie Gott in ihrem Leben erlebt. Vielleicht erzähle ich gleich nochmal so ein Beispiel, ja. Und sie kam drauf, auch ohne das zu wissen, dass ich heute hier darüber predigen würde, und sagte, wir sind doch gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Da habe ich gesagt, das kommt mir bekannt vor. Das ist Epheserbrief, ja? Also, und Paulus redet darüber, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in Christus. Wenn du das mal nachlesen möchtest, Kapitel 1, voll davon, am besten mal nach einer modernen Übersetzung, ja, ist der Hammer, wie großartig Jesus ist. Und was er uns in seiner Güte alles, in seiner Freundlichkeit uns alles gibt, wie er uns beschenkt, ist einfach der Hammer. Und wie und wo beschenkt er uns? Er beschenkt uns nicht unbedingt so sehr immer als Einzelperson, sondern er beschenkt uns als Gemeinschaft. Gemeinde. Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Wenn wir das wollen, wenn wir Jesus in seiner ganzen Fülle erleben wollen, dann kommen wir an Gemeinde nicht drumherum. Und deswegen ist vielleicht auch heute ein guter Tag zu überlegen, wie stehe ich eigentlich zu Gemeinde? Zu meiner Gemeinde. Geht sie mir auf den Keks? Ja? Ärgere ich mich ständig drüber, weil da bestimmte Leute sind, die so anders sind als ich? Oder liebe ich diese Gemeinde? Hänge ich mit meinem Herzen dran? Oder ist sie mir eigentlich egal? Hauptsächlich kommen irgendwann in den Himmel. Das ist einfach eine wichtige Fragestellung. Also Paulus redet sehr darüber, dass wir reich beschenkt sind. Einige Beispiele. Er sagt, wir sind erwählt. Gott, bevor es dich gab, bevor es uns gab, bevor es die Gemeinde in Schneverdingen gab, hatte Gott sie schon auf dem Schirm, hatte Gott dich schon auf dem Schirm und hat gesagt, ich will dich, ich will euch. Ist doch unglaublich, oder? Vor Beginn aller Zeiten. Und Paulus spricht davon, dass es ein Geheimnis Gottes ist. Das heißt, das hat sich über im Laufe der Geschichte, im Laufe der, wir sprechen ja von Heilsgeschichte, Altes Testament, Neues Testament, es hat sich, hat Gott immer stärker offenbart, wie die Schönheit von Gemeinde, wie Jesus sich im Leben von Menschen zeigt, in dieser Welt zeigt. Er spricht vom Geheimnis. Das ist einfach eine tolle Sache und es wird immer deutlicher. Also da spürt man die Begeisterung. Er spricht davon, dass wir Vergebung haben. Ja, das ist heute irgendwie so ein Thema, da spricht man nicht so gerne drüber. Ne? Wir sollen uns ja alle auch gegenseitig annehmen und sich selber, man soll sich irgendwie annehmen. Wir sprechen nicht so gerne darüber, dass wir zutiefst schuldig sind und eigentlich nicht zu Gott passen. Aber Jesus hat gesagt, ich mache dich passend für meinen Vater im Himmel. Ich vergebe. Ich schenke dir ein neues Leben. Jesus hat dir ein neues Leben geschenkt. Darüber spricht Paulus. Paulus spricht davon, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und das Haupt, ne, Kopf, merkt man schon, Mensch, das ist so ein Bild, die Gemeinde ist wie ein Körper. Das haben wir gerade gehört in der Schriftlesung. Leib Christi und wir sind Glieder an seinem Leib. Und die Gemeinde hier in Schneverdingen ist Teil des Leibes, des weltweiten Leibes Christi. Was für ein Vorrecht. Wir sind heute verbunden mit Millionen anderer Christen weltweit. Wir sind heute hier verbunden mit Christinnen und Christen aus der Kirchengeschichte, mit Leuten, mit Namen, die wir vielleicht vor Augen haben. Wir sind mit ihnen verbunden, weil wir zum Leib Christi gehören. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Also, Paulus redet darüber, dass diese Unterschiedlichkeit, dass wir trotzdem eins sind. Und vielleicht sagst du, na, also mit dem da neben mir möchte ich eigentlich gar nicht eins sein. Ja, das wäre mir da auch ein bisschen komisch. Und Jesus sagt, ich habe dich aber mit ihm eins gemacht, weil ihr beide zu mir gehört. Gottes Reichtum. Und Paulus redet davon, Kapitel 3, wir sind, dass Gott so reich ist, dass er überschwänglich ist, ein altes Wort. Also viel mehr, als wir uns bitten oder als wir uns überhaupt vorstellen und dann erbitten können, dass er mehr als all das tun kann und will. Gott ist so reich und manchmal brauchen wir diese Perspektive. Manchmal hänge ich in meinem Loch und denke, oh, ich bin echt ein armes Würstchen. Und dann brauche ich diese Perspektive, dass Gott so viel größer ist als meine Gedanken. So viel wichtiger, so viel schöner, so viel mehr Möglichkeiten hat. Also, Gott kann überschwänglich mehr tun über alles was wir bitten oder verstehen. Ich bin seit über 25 Jahren Pastor und seit Mitte der 80er Jahre, ja, ich bin wirklich schon so alt, seit Mitte der 80er Jahre in meiner Jugendzeit zum Glauben gekommen. Und ich habe nicht alles gesehen, aber manche Dinge. Und es ist doch unfassbar, was Gott in dieser Welt tut, was er tut, auch im Leben von Menschen. Und ich darf das miterleben. Gestern, dieses Ehepaar nachmittags bei uns, wie sie erzählt haben, dass nachdem diese Frau in den 80er Jahren zum Glauben gekommen war, dass wildfremde Menschen auf sie zugekommen sind, auch gläubig, und gesagt haben, hör mal, Gott hat mir für dich etwas aufs Herz gelegt. Gott hat etwas mit dir vor. Und dann hat sich das in ihrem Leben bestätigt, immer wieder. Oder dieses Beispiel eben mit dem Ziegenprojekt, ne, mit Irene und wie hieß die andere? Christine und Irene, ja. Ist das nicht cool? Ja, wir sind manchmal ganz dicht dran und manchmal sind wir irgendwie auch weit weg. Wir sind verbunden mit ganz vielen Menschen. An welche Situationen denkst du? Ich denke jetzt an Leute, die ich gerade begleiten darf. Junge Leute, die sich fördern lassen und die mit mehr Mut haben als ich. Ich bin Schisser, ja. Junge Leute, die mehr Mut haben als ich, nach vorne zu gehen und sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Das inspiriert mich. Da merke ich, da ist Jesus am Werk. Und ich darf Teil dieser ganzen Geschichte sein. Das ist Gemeinde. Jesus in seiner ganzen Fülle, in ganzer Unterschiedlichkeit erleben. Ich finde es großartig. Das ist das Zielbild. Ja, gesegnet mit allem geistlichen Segen, die Fülle von Jesus und gemeinsam in Gemeinde Jesus erleben. Auch hier in der Nordheide ist es, glaube ich, noch, ne? Oder? Ja, ne? Also ist hier Lüneburger Heide, auch hier in der Lüneburger Heide, ne? Auch hier in Schneverdingen. Jesus in seiner ganzen Fülle. Jesus hat mehr für euch als das, was ihr jetzt erlebt. Jesus hat mehr für dich als das, was du jetzt erlebst. Jesus hat mehr für mich. Und ich bin heute Morgen hergekommen und ich habe echt gekämpft, auch innerlich. Ich habe mit Depressionen zu tun. Und ich habe echt ein bisschen gekämpft, als ich hergekommen bin. Und war mit Jesus im Gespräch. Und ich habe mich daran festgehalten und gesagt, ich bin gesegnet mit allem, ich bin reich beschenkt. Und ich will daran festhalten. Und will mich danach ausstrecken. Und meine Frage an dich, und das ist mein erster Punkt. Hast du auch Hunger? Hast du noch Sehnsucht? Oder ist vielleicht alles abgestorben? Und selbst dann gibt es Hoffnung. Also das ist so mein erster Gedanke. Jesus hat mehr. Wir sind reich beschenkt und diese Geschenke sollen und dürfen noch sichtbarer werden. Auch hier. Zweiter Punkt. Was ist denn die Basis oder die Grundlage? Wenn wir in den Epheserbrief gucken, dann gibt es verschiedene Gründe, warum wir damit rechnen dürfen, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass wir es mit einer Wirklichkeit, mit einer großartigen Wirklichkeit zu tun haben. Ich gehe nur auf ein paar ein. Da gibt es die sogenannte Zugehörigkeit. Kapitel 1, 1 Vers 13. Paulus spricht davon, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Gott selbst, der dreieinige Gott, hat in der Person des Heiligen Geistes dir sein Zeichen aufgedrückt. Und damit hat er gesagt, du gehörst zu mir. Du bist mein. Für immer und ewig. Du bist mein. Was für ein Geschenk. Der lebendige Gott. Oder anderes Beispiel, Epheser 1, Vers 18. Da bittet Paulus darum, dass er uns erleuchtete Augen des Herzens gibt. Das ist auch eine Voraussetzung. Manchmal sind wir so gefangen in unserem Alltag, dass wir einfach keinen Blick dafür haben, wie großartig Gott ist und was er mit uns vorhat. Und Paulus bittet für die Epheserbrief, dass Epheser-Leute in der Gemeinde in Ephesus, dass sie erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Mit anderen Worten, dass wir neu lernen, die Schönheit von Gemeinde, die Schönheit Gottes zu sehen und uns daran zu freuen. Nicht einfach durch die Landschaft fahren, brettern und irgendwie hechen von Termin zu Termin, sondern wahrnehmen, wie schön, wie großartig Gemeinde ist. Erleuchtete Augen des Herzens. Wann gab es Phasen in deinem Leben, wo du sagst, da hat Gott mir diese Gnade, das ist auch ein Geschenk, hat Gott mir diese Gnade verliehen? Ich erinnere mich in meinem eigenen Leben vor einigen Jahren, vor 3 Jahren, wir teilen ja ein, nicht mehr vor Christus und nach Christus, sondern vor Corona und nach Corona, ne? Ist ja abgefahren. Aber, also es war tatsächlich noch vor Corona, wo ich ganz neu begriffen habe, oder, eine Ahnung davon, dass Gott mehr hat als das, was ich sehe, als das, was jetzt da ist. Was der Heilige Geist im Leben von Menschen und auch in meinem eigenen Leben möglich machen kann. Das war wie Erweckung. Erleuchtete Augen des Herzens. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Und wir können uns danach ausstrecken. Wir können sagen, Jesus, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen. Ich möchte neu sehen. Oder das, noch ein kurzer Gedanke. Plan Gottes. Kapitel 2, Vers 10. Wir sind Gottes Werk. Gott hat dich gemacht. Und das bedeutet, er hat uns gemacht und er hat uns gemacht, damit wir auch etwas tun. Und da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Gott hat etwas mit dir vor. Wir sind Gottes Werk. Nicht nur die Gemeinde hier in Schneverdingen, sondern du als Einzelperson, jeder von uns, wir sind Gottes Werk und Gott hat etwas mit dir vor. Und du sagst vielleicht, ich bin schon so alt und da läuft nicht mehr viel. Doch, vielleicht etwas, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es noch irgendwie möglich wäre. Gott überrascht uns manchmal. Ja, du bist nicht zu alt. Menschen sind auch nicht zu jung. Anfang 20, junge Frauen, Predigtworkshop. Und zu erleben, dass Gott ihnen was aufs Herz gibt. Großartig. Manche mögen ja das Wort Buße nicht. Ich finde das toll. Ich finde das Wort Buße toll. Buße bedeutet so viel wie Neuausrichtung. Was der Apostel Paulus macht, ist eigentlich in seinen ganzen Briefen, das geht immer nur um Buße. Es geht immer um Neuausrichtung, um Klärung, darum, dass wir neu verstehen, worum geht's eigentlich wirklich. Das bedeutet Buße. Verstehen, worum geht's eigentlich wirklich. Und dann den Schritt tun, den Gott uns zeigt. Und am Ende meiner Predigt werde ich einladen, einen ganz konkreten Schritt zu gehen. Okay, ich mach mal weiter. Muss ja schnell gehen heute. Aber wir haben ja nachher Mittagessen und ich mache ganz viele Workshops in Gemeinden. Ja, also und vielleicht können wir da ja noch so ein bisschen interaktiv miteinander unterwegs sein. Würde mich freuen. Also ich mach mal weiter. Wie macht Gott das? Wie wird die ganze Fülle von Jesus in seiner Gemeinde sichtbar? Und Paulus redet sehr konkret hier im Kapitel 4. Was wir gerade gehört haben, redet er sehr konkret, wie das funktionieren kann. Und ich schreibe mal das Stichwort auf. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst. Der fünffältige Dienst. Worum geht es da? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind reich beschenkt. Und Jesus sagt nicht, jetzt macht mal, sondern er sagt, macht mal, aber macht es mit den Gaben, die ich euch gegeben habe. Mit dem, was ich euch gegeben habe, mit dem Fund, mit dem, was ich euch gegeben habe, mit dem wuchert. Und die die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, Petrus, Paulus, andere, die sprechen ganz unterschiedlich davon. Also Paulus redet von Gaben, von Geistesgaben. Wir kennen das von Römerbrief Kapitel 12, wie die es mal nachlesen möchten, oder 1. Korintherbrief Kapitel 12 und 14, die sogenannten Charismen. Charisma, Gnadengabe. Es ist, weil es Geschenke sind. Charis, gratis. Es ist geschenkt. Ja, und Petrus, und das finde ich ganz cool, Petrus, der ist einfach so ein bisschen, der ist ein bisschen einfacher gestrickt als Paulus. Petrus sagt ja auch, na, Paulus, da sind manche Sachen schwer zu verstehen. Das würden manche heute auch bestätigen, so, ne, das, was Paulus nicht alles so ganz einfach ist zu verstehen. Und Petrus, der redet auch von Gaben, der redet auch von Charismen, aber der unterscheidet nicht wie Paulus in ganz unterschiedlichen, in 12 oder 15 unterschiedliche Gaben, sondern sagt nur, es gibt praktische Gaben und es gibt theoretische Gaben. Ja, die Praktiker, das sind die Leute, die einfach anpacken, und die Theoretiker, die reden. So wie ich. Ich bin Theoretiker, ja. Also ich habe eine theoretische Gabe, würde Petrus also sagen. Und ich finde das ganz, ganz cool. Also er sagt, lehren, ne, das sind die Theoretiker, und dienen, das sind die Praktiker. Und Paulus redet hier in Epheser 4 auch von Gaben. Und das Wort, was er verwendet, sind nicht die Charismen, das ist ein anderes Wort, aber es wird deutlich, dass es Geschenke sind. Ja, wir bekommen Geschenke, und hier wird ein interessantes Bild verwendet. Vielleicht ist der eine oder andere bei der Schriftlesung drauf gestoßen. Ja, das Bild nämlich, dass wenn ein Herrscher nach einem Feldzug nach Hause gekommen ist, dann hat er die gefangenen Soldaten mit sich geführt und einen Teil des ganzen Geraffels, was man eingenommen hatte, auch, um das zur Schau zu stellen und zu zeigen, wie cool man ist. Und dieses ganze Zeug wurde dann verteilt. Und das ist das Bild an Menschen verteilt. Und das ist das Bild, was der Apostel Paulus verwendet. Jesus ist wie so ein Herrscher, der kommt nach Hause und er hat ganz viele Gaben, ganz viele tolle Dinge. Und er verteilt das, ja, wenn du das nachlesen möchtest. Das ist das Bild. Und diese Gaben zeigen sich in 5 verschiedenen Diensten. Ja, und vielleicht schreibe ich sie trotzdem. Schreibe ich sie. Oh, das war zu hastig. Ich schreibe sie trotzdem mal auf. Oder möchte es jemand anders machen? So, dann doch, ich mache das schon. Also, da ist die Gabe des Apostels. Wie geht's weiter? Weiß es jemand? Prophet. Richtig, genau. Prophet? Richtig. Sehr gut. 2 fehlen noch. Sonst, wie gesagt, ist ja 5-fältiger Dienst. Ja, die sind die Lehrer, die kommen. Das ist für Freievangelische ein bisschen übel. Ja, die Lehrer, die kommen zum Schluss. Ja, vorher. Die Evangelisten. Lehrer. So. Der 5-fältige Dienst. Und im Grunde geht es hier, das ist wie mit den Geistesgaben. Man kann das von unterschiedlichen Seiten sehen. Da ist nichts Geheimnisvolles dran. Ich mache es mal ganz einfach. Also die Apostel, damit sind nicht die Apostel gemeint, wie Paulus oder Jakobus oder wer auch immer, sondern Menschen mit einer apostolischen Begabung. Leute mit einer apostolischen Begabung, das sind Menschen, die das große Ganze im Blick haben. Ja, die sehen nicht den einzelnen Menschen so sehr, sondern das große Ganze, oft auch nicht nur eine Gemeinde, sondern mehrere Gemeinden. Oder das Reich Gottes, das ganze Reich Gottes ist da im Blick. Und diese Leute sind oft sehr zielorientiert. Die wollen was erreichen für Jesus. Die gehen nach vorne. Ja, das sind oft unbequeme Menschen. Deswegen sind sie manchmal in Gemeinden auch nicht so beliebt. Ja, weil das die Leute sind, die auch einfach manchmal nerven. und sagen, ey, hier, wir haben einen Auftrag, lass uns Dinge anpacken. Mutig nach vorne. Das ist apostolisch. Ja? Und diese Geschichte mit dem Hirtenprojekt oder mit dem Ziegenprojekt, das wäre nicht passiert, wenn es nicht Leute mit einer apostolischen Begabung gegeben hätte. Diese Gemeinde hier ist entstanden, da bin ich, ohne dass ich die Leute kenne, ist entstanden, weil es Menschen mit einer apostolischen Begabung gegeben hat, die gesagt haben, wir packen das an und wir gehen nach vorne. Dann haben wir die Propheten. Und bei Propheten denkt man ja so an Unheilsverkünder und so weiter. Überhaupt nicht. Völlig andere Geschichte. Das sind die Menschen, die sind ganz eng mit Jesus unterwegs und sprechen mit ihm. Man könnte sagen, dass Spiritualität ist ihr Thema. Ja, Gebet ist wichtig. Oder prophetisch reden oder hören, könnte man auch sagen, Gottes Stimme hören. Ja, ob jetzt durch das Wort Gottes beim Lesen der Bibel oder dass man einfach die Antennen offen hat und sagt, Jesus, sprich zu mir in mein Leben hinein oder ich gebe das vielleicht auch weiter. Also Menschen, die ganz eng mit Jesus unterwegs sind und seine Stimme hören. Prophetische Begabung. Und Gemeinde braucht solche Leute, weil Gott in unser Leben hineinspricht. Ganz konkret, auch heute. Jesus ist ja jetzt hier und er spricht in dein Leben hinein. Und es hat etwas Prophetisches. Und dann gibt es die Hirten. Ja? Davon ist der Name des Pastors ja abgeleitet. Pastor bedeutet ja so viel wie Hirte. Hirten, das sind die Leute, die haben den Einzelnen im Blick. Die sagen sich, ey, die 100 sind mir egal. Aber du bist mir wichtig. Die sind sehr beziehungsorientiert. Ja, die Apostel, die sagen sich, nee, es geht um das große Ganze, du Hirte, ne, du gehst mir auf den Keks. Nee, und der Hirte sagt, nee, aber es geht um den Einzelnen, wir müssen den Einzelnen im Blick haben. Hirte, sehr wichtig, damit keiner irgendwie zurückbleibt, sondern dass wir miteinander unterwegs sind. Damit alle versorgt sind. Damit alle gesehen werden. Dann haben wir die Evangelisten. Das ist einfach, oder? Ne, das sind die Menschen, die sagen, ey, das ist alles nichts in Gemeinde, wenn nicht hier Menschen zum Glauben kommen. Wenn nicht Menschen zum Glauben kommen, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Ne, das sind die sind da sehr, sehr, sehr, sehr klar. Und manchmal haben wir ja so den Eindruck, Evangelisten, das ist so Ulrich Pazzani oder Billy Graham oder so, solche Leute vielleicht. Und ich würde sagen, es gibt so viele Leute, die eine starke evangelistische Begabung haben. Die sind einfach mit anderen unterwegs. Da koppelt sich die Begabung vielleicht mit einer Hirtenbegabung. Die sind mit Menschen unterwegs. Und dann kommen diese Leute irgendwann zum Glauben. Also die können sehr beziehungsorientiert sein. Aber das können auch so Leute sein, die sich vor die Kamera stellen und zu 10.000 von Menschen sprechen. Und den Einzelnen gar nicht so einen Blick haben. Und dann gibt es die Lehrer. Ja, so ein bisschen mache ich das heute jetzt hier auch. Ne, den Lehrerjob. Sag ich mal, die Lehrer sagen, ey, Gemeinde ist alles nichts, wenn wir das Falsche glauben. Deswegen bin ich der Wichtigste. Ja, ein bisschen karikiert jetzt. Ne? Also wir müssen das Entscheidende, das Wichtige glauben. Die Lehrer sind dafür da, dass das Wort Gottes, wenn wir die Bibel lesen, dass wir verstehen, was bedeutet es für uns heute? Was ist wichtig als Christ heute im Jahr, was haben wir gerade, 2023, zu leben hier in Schneverdingen? Dafür sind die Lehrer da. Die können sehr beziehungsorientiert sein, sehr menschennah, aber die können auch sagen, naja, ich schreibe lieber ein Buch und den sollen sie es lesen. Ja, so geht es, geht auch. Also, das ist der fünffältige Dienst. Und können wir uns vorstellen, können wir uns vorstellen, dass hier richtig Energie im Raum ist, wenn diese Leute alle zusammenkommen? Kann richtig Stress geben, ne? Oder? Und es gibt Stress. Deswegen, da komme ich gleich noch drauf, deswegen ist eine Haltung ganz wichtig. Deswegen brauchen wir Liebe und Demut und all diese Dinge, ja? Weil die müssen lernen, miteinander klarzukommen und zu sagen, ich bin nicht der Einzige. Sondern in unserer Verschiedenartigkeit wird Jesus in seiner ganzen Fülle sichtbar. Gemeinde in seiner ganzen Fülle. Nur wenn das im Blick ist. Nur wenn das im Blick ist. Ist unbequem, vielleicht. Wichtig ist, und das können wir vielleicht auch nachher machen, dass man einfach überlegt, was ist denn mein Schwerpunkt? Wo hat Gott mich begabt? Was darf ich einbringen? Und was ich gerne mache, bin neulich in der FEG in Horn gewesen und ich mache das eigentlich in allen Gemeinden, so eine Art Gemeindeprofil. Ja, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Das ist super spannend, wer alles beteiligt ist, ob es Apostel gibt oder Hirten, Evangelisten und Lehrer. Hirten gibt's meistens, ja, und Lehrer gibt's auch tatsächlich noch, aber wo es oft dünn ist, na, das verrate ich später. Was ist die Aufgabe von Leitung? Also Leiter können alle sein. Als Prophet kannst du Leiter sein, als Hirte, als Evangelist, als Apostel. Ne? Leitung bedeutet einfach, ich nehme Einfluss darauf, dass Jesus in seiner ganzen Fülle sichtbar wird in der Gemeinde. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Was ist für Leiter wichtig? Menschen, die Verantwortung tragen und die möchten, dass Jesus in seiner ganzen Fülle sichtbar wird, die sorgen dafür, dass der gesamte fünffältige Dienst vorhanden ist. Und dass es Ergänzung gibt, wenn ein Element oder vielleicht zwei fehlen. Und vielleicht sagst du dir, oh, nee, da habe ich ja keine Lust, das ist mir zu anstrengend. Ja, das kann sein. Manche haben auch Angst, sich darauf einzulassen und sagen, ey, da könnte ja was passieren, das hat es ja noch nicht gegeben. Übrigens, kennt ihr die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Betrifft ja euch nicht, ne? Ist rein hypothetisch, rein theoretisch. So haben wir das ja noch nie gemacht. Oder da könnte ja jeder kommen. Deswegen erfordert das Mut, Mut, hier Schritte zu gehen. Und ich wünsche euch Mut zum Ausprobieren und zum Testen und zum sich ausrichten auf das, was Jesus für euch hat. Also, ich mach mal weiter, damit wir auch heute noch fertig werden. Und zwar, das ist dann schon so ein bisschen zielgerade auch. Und zwar hier der vierte Punkt ist einander fördern. Es geht nicht nur darum, dass die Leute oder dass jeder versteht, was ist eigentlich meins, sondern dass wir einander helfen, dass der andere, meine Mitchristin, mein Mitchrist auch in ihre Begabung hineinfindet. Es gibt ja so eine Tendenz, vor allen Dingen nach Corona in unseren freien evangelischen Gemeinden, wahrscheinlich gab es sie vorher auch schon, ne, dass wenige ganz viel machen und viele ganz wenig. Kennt ihr das? Wenige machen ganz viel und jammern und viele machen ganz wenig und wollen aber auch nicht mehr machen oder so. Ne? Und das ist immer irgendwie so, das ist immer so ein bisschen so, oh, das ist so anstrengend, so, da ist so ein Druck drin, das ist so, oh, wir müssen, das ist so schwer. Und ich mache euch heute Lust, das mal anders zu sehen, nämlich nicht als Druck, sondern als Chance. Jesus in seiner ganzen Fülle. Und wie funktioniert das? Indem wir einander helfen, dass auch nicht nur ich oder du, sondern dass auch andere in ihren Dienst hineinfinden. Und da steht hier ein Wort, zurüsten, ja, dass die Heiligen, das sind wir alle, ja, dass wir zugerüstet werden, das ist so altes Lutherdeutsch. Man könnte es auch übersetzen mit trainieren. Das mache ich super gerne, Trainings. Ja, manchmal einen ganzen Tag, dann bin ich platt hinterher und die Leute auch. Und ich hoffe, dass was bei rauskommt. Ne? Das ist noch lange nicht umgesetzt, aber so für Inspiration sorgen. Training. Aber ich habe etwas entdeckt, und zwar, dass man dieses Wort auch übersetzen kann mit einrenken. Mit einrenken. Ja, gibt's hier einen Chiropraktiker? Nee, gerade zufällig heute nicht hier. Ne? Aber vielleicht ist ja schon mal der eine oder andere beim Chiropraktiker gewesen und hat gesagt, oh, bei mir muss mal wieder ein Wirbel eingerenkt werden und dann knacken die ja so rum. Ist nicht immer so cool und ich weiß auch nicht, ob das so immer so ganz gesund ist. Ne? Das mögen die Chiropraktiker entscheiden, was dann am besten ist. Aber es geht beim Einrenken darum, dass ein Gelenk wieder beweglich gemacht wird. Das ist der Gedanke. Etwas, was unbeweglich ist, soll beweglich gemacht werden. Etwas, was ausgerenkt ist, soll eingerenkt werden, damit es wieder damit die volle Beweglichkeit, die volle Bewegungsfreiheit gegeben ist. Ich finde es ein tolles Bild. Wir dürfen einander helfen, dass wir zur vollen Beweglichkeit kommen als Gemeinde. Ich hab doch erzählt von diesem, das ist ja nur ein Beispiel, mal noch viele andere Sachen, aber von diesem Predigt-Workshop über Zoom. Das ist so ein Leitgedanke für mich. Darf Menschen helfen, dass sie zur vollen Beweglichkeit, dass sie ihre Gaben entdecken, dass sie sie einsetzen zur Ehre Gottes. Zur vollen Beweglichkeit kommen. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Das geht nicht nur darum, dass du deine Gaben entdeckst und sie einbringst, sondern dass du jemanden mitnimmst und sagst, hör mal, ich nehme dich mit und jetzt gucken wir mal gemeinsam, was hast du für Gaben, damit wir gemeinsam in unserem Miteinander erleben, dass Jesus in seiner ganzen Fülle spürbar und sichtbar und erlebbar wird. Und deswegen ist es so wichtig, Raum zu geben. Ich habe als Pastor immer ganz viel Werbung gemacht, das tue ich jetzt auch, für Mitmachgemeinde. Ja, also, ey, lass uns gemeinsam Dinge anpacken und ausprobieren und testen mit Mut nach vorne. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann eben nicht, dann machen wir was anderes. Ja, eine Fehlerkultur mit Freude, ja, verliebt ins Gelingen und ins Testen und ins Machen und dann einander Feedback geben und Rückmeldungen geben und sagen, Mensch, da habe ich erlebt, wie Gott dich gebraucht hat. Und da kannst du dich noch verbessern, aber ich habe schon erlebt, wie Gott dich gebraucht hat. Und mehr davon. Probier es weiter aus. Darum geht es. Jesus in unserer Gemeinde erleben, in der Gemeinde in seiner ganzen Fülle erleben. Und in aller Unterschiedlichkeit auch. Ergänzen, anfeuern, Beweglichkeit. Okay, also Haltung, das ist mein vorletzter Punkt. Das gelingt nur, wenn wir mit einer Haltung unterwegs sind. Ja, wie könnte die aussehen? Nee, so nicht, ne? Sondern mit einer Haltung der Erwartung, der Freude, dass Jesus was tun wird. Und mit einer Haltung, dass wir ohne Überheblichkeit unterwegs sind, mit Demut. Ich habe vorhin dieses alte Wort schon verwendet. Und es ist doch interessant, wie oft Paulus gerade in Epheser 4 davon spricht. Die Haltung ist so wichtig. Wie sieht deine Haltung aus? Bist du unterwegs ohne Überheblichkeit? Schaust du auf andere runter, weil sie vielleicht nicht so sind wie du? Bist du freundlich, geduldig, liebevoll? Förderst du die Einheit? Das sind alles Dinge, die kommen hier in Epheser 4 vor. Paulus betont das so dermaßen oft, da denke ich nur, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, das scheint also nicht nur heute eine Herausforderung gewesen zu sein, sondern auch damals schon. Aber es ist so wichtig. Das Zielbild, und das ist immer wichtig dabei, Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Und es geht nur dann, wenn wir mit dieser Haltung unterwegs sind, wenn wir einander ohne Überheblichkeit, in Demut, wenn wir einander freundlich begegnen, geduldig sind, liebevoll. Und wenn wir sagen, hör mal, auch heute war echt nicht so prickelnd, was du gemacht hast. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und einfach mal drüber lachen. Das hilft manchmal auch, gerade für uns Deutsche. Kreative Spannung aufbauen. Das brauchen wir. Vielleicht brauchst du das. Okay, mein letzter Punkt. Und jetzt? Vielleicht habe ich dich geärgert mit dem, was ich gesagt habe. Es war mir eine Ehre. Weil manchmal ärgert uns Gott auch und sagt, hör mal, jetzt guck mal. Und pack es an. Komm raus aus deiner Ecke, aus dem Mief. Und probier's. Sei mutig. Vielleicht hast du Angst und sagst, na ja, das haben wir noch nie so gemacht. Ganz ehrlich, ich kann Menschen, die Angst haben, total verstehen. Ich kämpfe täglich darum, keine Angst zu haben. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt vorhin, weswegen. Angstfreiheit kommt nicht einfach so, sondern sie kommt im Vertrauen darauf, dass Gott größer ist als unsere Angst. Und dass Jesus seine Gemeinde bauen wird, auch wenn uns vielleicht die Kontrolle entgleitet oder es so aussieht, weil nicht alles so läuft, wie wir das denken. Ich weiß nicht, was es noch für Gründe gibt. Manche Leute trauen sich ja auch nicht so, weil sie denken, naja, dann werde ich vielleicht wahrgenommen als jemand, der sich in den Vordergrund drängen möchte. Ich sag nur Mut. Nur Mut. Wir haben ja davon gesprochen, dass es so wichtig ist, erleuchtete Augen des Herzens zu haben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat die Werke schon vorbereitet und jetzt geht es darum zu verstehen, erleuchtete Augen zu verstehen, was ist mein nächster Schritt. Und Paulus redet im 5. Kapitel des Epheserbriefes vom Heiligen Geist ganz intensiv. Und er sagt, es ist so wichtig, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Das heißt, dass mein Denken, meine Gefühle, meine ganze innere Welt geprägt ist von ihm. Und den Heiligen Geist darfst du einladen. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der ist schon versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber du darfst sagen heute, Jesus, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Hier bin ich. Ich bin dein. Und dann bau Gemeinde mit mir. Wie du das denkst, ob als Apostel, Prophet, Hirte, Evangelist oder Lehrer oder was auch sonst. Aber ich will erfüllt sein von dir. Ich möchte ein Teil dieser Bewegung sein, dass Jesus in seiner ganzen Fülle spürbar wird. Und ich gehe einfach davon aus, wenn wir hier Gottesdienst feiern, Jesus ist jetzt hier und er hat zu dir gesprochen. Und es könnte sogar sein, dass er dir deutlich gemacht hat, was dein nächster Schritt ist. Und ich lade dich ein, jetzt in einer Zeit der Stille und keiner betet, wir sind einfach ganz ruhig, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und für die Leute, die wissen, dass Jesus sie gerufen hat und dass ein klarer Schritt da ist und sie diesen nächsten Schritt gehen wollen, lade ich am Ende dieser Zeit ein, einfach das durch ein Handzeichen sichtbar zu machen. Diesen Schritt zu gehen. Einfach sichtbar vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Die meisten kriegen sie gar nicht mit. Wir gucken ja alle nach unten. Aber auch ist für einen selber gut. Okay? Also wir haben eine Zeit der Stille. Ja, wem hat Jesus gezeigt, was sein nächster Schritt sein könnte? Und wer möchte so einen Schritt des Vertrauens gehen? Sagen, ich will, Jesus, hier bin ich, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Dann lade ich dich ein, aber so ein kurzes Handzeichen zu geben und zu sagen, ja, ich will. Ja, danke. Ich möchte besonders für euch jetzt beten. Jesus, in dir ist die Fülle des lebendigen Gottes leibhaftig sichtbar geworden. Und auch jetzt ist sie da und spürbar. Und diese Fülle soll spürbar werden in deiner Gemeinde, in deinem Leib. Und die Gemeinde hier ist ein Teil deines Leibes. Und du hast manche jetzt hier besonders auch angesprochen. Und du weißt, was du mit ihnen beredet hast. Und du weißt, wozu sie eingewilligt haben. Aber ich bete für sie, dass sie den Mut haben, diesen nächsten Schritt, den du für sie hast, dass sie diesen nächsten Schritt gehen. Dass sie ihre Angst überwinden oder was auch immer als Bremsklotz da sein könnte. Und dass du ihnen Erfolg gibst, dass etwas von deiner Schönheit in ihrem Leben und da, wo du sie hinschickst, dass etwas von deiner Schönheit sichtbar und spürbar wird. Jesus, und ich bete für die Lieben hier in Schneverdingen. So viele kostbare, treue Menschen, die Gemeinde lieben, die dich lieben. Und ich bete darum, dass du ihnen den nächsten Schritt zeigst, den sie gehen können. Dass mehr von deiner Fülle, von deiner Schönheit spürbar und sichtbar wird. Hier am Ort, hier in der Gemeinde. Dass hier Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen umgestaltet werden durch deine Kraft. Dass sichtbar wird, dass du stärker bist als alle Widrigkeiten dieser Welt. Und dass es gut ist, mit dir unterwegs zu sein. Bau du hier am Ort deine Gemeinde und zeig dich in deiner Fülle, Jesus, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Ich danke euch für eure Geduld. So, jetzt geht's weiter mit Musik.